Mann, ich hab mich deine Mutter geknallt. Das hat mir nicht gereicht, da hab ich mir deine Schwester gekrallt. Danach war deine Cousine dran. Und auch deine Freundin nahm mich von hinten ran. Deine beiden Tanten, die waren auch echt gut. Nur deine Oma, die war schon so gut. Und mein Patenkind hab ich verschont, weil es in Uganda wohnt. Und mein Patenkind hab ich verschont, weil es in Uganda wohnt. Neulich hab ich deinen Vater geknallt, das hat mir nicht gereicht, da hab ich mir deinen Bruder gekrallt. Danach war auch noch dein Cousin dran und all deine Kollegen nahm ich von hinten ran. Deine beiden Onkel, die waren auch echt gut, nur dein Opa, der war schon tot. Und ein Patenkind hab ich verschont, weil es in Uganda wohnt. Nur ein Patenkind hab ich verschont, weil es in Uganda wohnt. Ja, mein Patenkind hab ich verschont, weil es in Uganda wohnt. Ja, mein Patenkind hab ich verschont, weil es in Uganda. Weißt du, es gibt drei Arten von Menschen. Die Harten, Pussys und Arschlöcher. Pussys glauben, alle könnten miteinander klarkommen. Die Harten wollen dauernd nur ficken, ohne zu überlegen, was sie tun. Aber dann gibt es dann noch die Arschlöcher, Junge. Und alles, was die Arschlöcher wollen, ist, dass wir auf alles scheißen. Manchmal werden Pussys richtig sauer auf die Harten, weil Pussys von Harten gefickt werden. Aber die Harten ficken auch Arschlöcher, Junge. Und wenn die Harten die Arschlöcher nicht ficken würden, weißt du, was dann los wäre? Dann wird dein Harter und deine Pussy total zugeschissen.